بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سوف كبت الله دم هان تفلتي انت الله زيغن انت هايل وفيت محمد صلى الله عليه وسلم. الله hat seinen Diener als Warnung und zur Verkündung froher Botschaft zu den Menschen gesandt. Derjenige, der ihm gehorcht, ist rechtgeleitet, und derjenige, der ihm zuwiderhandelt, fügt sich nur selbst den Schaden hinzu. Und ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahs Diener und Gesandter ist. Wir möchten heute mit den Versen 49 bis Vers 49 beginnen und uns bis 54 die Verse anschauen. Von 49 bis 54, inshallah. Wir bitten Allah, dass uns die Kraft gibt, Erfolg verleiht, dass wir die Verse, die wir lesen, verstehen, den Sinn verstehen und dass wir auch danach handeln. Die Verse lauten, 49. Vers, und er wird ihn schicken als einen Gesandten zu den Kindern Israels, zu denen er sagen wird, gewiss, ich bin ja mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen, dass ich euch aus Lehm etwas schaffe, was so aussieht wie die Gestalt eines Vogels. Und dann werde ich ihm einhauchen, und da wird es ein wirklicher Vogel sein, und ich werde mit Allahs Erlaubnis den Blindgeborenen und den Weißgefleckten heilen und werde Tote mit Allahs Erlaubnis wieder lebendig machen. Und ich werde euch kundtun, was ihr esst und was ihr in euren Häusern aufspeichert. Daran ist wahrlich ein Zeichen für euch, wenn ihr gläubig seid. Und das zu bestätigen, was vor der Tora vor mir offenbart war, und um euch einiges von dem zu erlauben, was euch verboten war. Und ich bin mit einem Zeichen von dem Herrn zu euch gekommen, so fürchtet Allah und gehorcht mir. Gewiss, Allah ist mein Herr und euer Herr, so dient ihm, das ist ein gerader Weg. Als Isa aber ihren Unglauben wieder wahrnahm, sagte er, wer sind meine Helfer auf dem Weg hin zu Allah? Die Jünger sagten, wir sind Allahs Helfer, wir glauben an ihn, an Allah, und bezeuge, dass wir ihm ergeben sind, unser Herr, wir glauben an das, was du als Offenbarung herabgesandt hast, und folgen dem Gesandten, so schreibe uns auf unter die Zeugnisablegenden. Und sie schmiedeten Ränke, und Allah schmiedete auch Ränke, und Allah ist der beste Ränkeschmied. Das Schöne an diesen Versen ist, von Surat Al-Imran, dass sie klar, wie der ganze Koran, klar und deutlich sind und eigentlich einer Erklärung kaum bedürfen, die Verse, die wir uns anschauen, kaum. Allah sagte, wir haben beim letzten Mal kennengelernt, dass zu den Vorzüglichkeiten von Isa ibn Maryam a.s. gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn als einen Gesandten zu den Kindern Israels gesandt hat, und das ist natürlich die größte Barmherzigkeit von Allah ihm gegenüber, und dass Allah ihn zwei Bücher gelehrt hat, die Tora und das Evangelium, Al-Tawrah und Al-Injil. Und soweit wir wissen, ist das eine Vorzüglichkeit, die nur ihm gebührt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm auch das Schreiben und Lesen beigebracht. Das ist auch eine Vorzüglichkeit von ihm. Nicht jedem Propheten hat Allah das Schreiben und Lesen beigebracht. Und Allah sagte, und ich im 28. Vers, in dem Vers, den wir letztes Mal noch angeschaut haben, und er wird ihnen die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehren. Oder in einer anderen Lesart von Ibn Amr, Abu Amr, Ibn Amr, Abu Amr und Kisai und Hamza und Khalaf. Und wir werden ihm die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehren. Allah subhanahu wa ta'ala spricht also in der ersten Person Plural. Und hier spricht er in unserer Lesart in der dritten Person Singular. Und er wird ihn schicken als einen Gesandten zu den Kindern Israels. Falls jemand in seinem Text er wird ihn schicken in Klammern stehen hat, nehme ich an, wenn jemand das stehen hat, wird es auch in Klammern stehen haben, weil das steht nicht im arabischen Text drin. Sondern im arabischen Text steht direkt وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلٍ, und als einen Gesandten zu den Kindern Israels. Aber gemeint ist natürlich, und er wird ihn schicken als einen Gesandten zu den Kindern Israels. Und diese Worte sind weggelassen, weil sie ergeben sich aus dem Zusammenhang klar und deutlich. Die Kinder Israels, haben wir lange über sie geredet, in Surat al-Baqarah, denn in Surat al-Baqarah ist praktisch eine Sura, als wäre sie für die Juden herabgesandt worden, für die Kinder Israels. Das sind die Kinder von Ja'qub a.s., dem Enkel von Ibrahim alaihissalam. Ich werde ihn schicken als einen Gesandten zu den Kindern Israels. Also ist er kein Prophet, nur nicht nur ein Prophet, sondern ein Gesandter. Und das ist der feine Unterschied nach der richtigeren Ansicht, dass der Gesandte ein neues Gesetz den Menschen überbringt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das hat der Isa zweifellos gemacht, denn er hat den Menschen das Evangelium gebracht. Ein neues Buch von Allah subhanahu wa ta'ala. Während die Propheten zwischen Musa und Isa offensichtlich kein neues Gesetz gebracht haben. Also waren sie in Anführungsstrichen nur Anbiya, nur Propheten. Aber Isa war ein Gesandter Allahs. Und deswegen findet man auch, dass in den Hadithen, in denen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Isa spricht, wenn er wieder zurückkehrt, sagt er Nabiullah Isa. Nabiullah Isa. Also Isa, der Nabi von Allah, der Prophet von Allah. Und er nennt ihn nicht den Rasulullah. Er nennt ihn nicht den Rasulullah, weil Isa a.s. wird mit dem gleichen Gesetz regieren und handeln, wie Muhammad s.a.w. Regiert und gehandelt hat. Also er wird einfach der Sunna von Muhammad s.a.w. folgen. Und ich werde ihn schicken als einen Gesandten zu den Kindern Israels. Das beinhaltet natürlich, dass er nicht gesandt ist zu den anderen Menschen, also außer den Kindern Israels. Und das wiederum, Alhamdulillah, finden wir bis zum heutigen Zeitpunkt bestätigt in dem Neuen Testament der Christen, in dem nämlich Isa zugesprochen wird, gesagt zu haben, ich bin nur gesandt worden zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Also, wer behauptet, Isa a.s. wurde zu allen Menschen gesandt, widerspricht dem Koran und widerspricht der Bibel und speziell dem Neuen Testament, an den die Christen natürlich glauben. Er wird ihn schicken als einen Gesandten zu den Kindern Israels, zu denen er sagen wird, auch dieser Satzteil ist nicht im Arabischen drin, zu denen er sagen wird. Im Arabischen steht drin, und als einen Gesandten zu den Kindern Israels. Gewiss, ich bin mit einem Zeichen eurem Herrn zu euch gekommen. Ich meine, es ist klar, dass er es spricht. Ja? Aber dem deutschen Leser werden solche Sätze ausgeschmückt mit Satzbauteilen, sodass sie ihn einfacher verstehen können. Im Arabischen teilweise ist das nicht vorhanden. Und auch das ist einer von den Gründen, warum man manchmal zum Tafsir nachschlagen muss und gucken muss, wer spricht jetzt, was ist hiermit gemeint. Denn im Arabischen gibt es keine Doppelpunkte oder Klammern oder Anführungsstriche oder Satzzeichen, gibt es alles gar nicht. Kein Punkt, kein Komma, kein Strichpunkt, keine Anführungsstriche, alles, kein Gedankenstrich. All diese Sachen gibt es nicht im arabischen Originaltext. Also im Koran, in der heutigen arabischen Schrift kann das durchaus vorkommen. Aber ich meine, jetzt im Koran kommt das nicht vor. Und deswegen auch manchmal in manchen Versen, je nachdem wie man den Vers liest, ist es entweder die Aussage Allahs oder die Aussage von jemand anderes. Kann passieren. Ja. Wobei in diesen Fällen, soweit ich informiert bin, alle Möglichkeiten immer richtig sind und eine gute Bedeutung haben. Isa alayhi salam, auch über den Namen haben wir letztes Mal schon gesprochen, auf Deutsch Jesus. Und das eine Sache möchte ich auch anmerken. Hier in dem Text, in dieser Übersetzung, die von Bubenheim und Nadim Ilyas angefertigt worden ist, die in Medina gedruckt wird, da haben sie sich geeinigt, dass sie die arabischen Namen beibehalten. In den meisten Fällen oder allen Fällen haben sie sich geeinigt, dass sie die Namen von den Propheten, Isa, Musa und wie sie alle heißen, den Namen, arabischen Namen beibehalten. Das ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Ja? Nur wir müssen uns bewusst sein, dass Isa mit 99,999%, wenn nicht 100%, nicht Isa hieß in seiner Zeit. Also das war nicht, das ist die arabische Version seines Namens. Okay? Das ist die arabische Version seines Namens. Und das gleiche gilt für Musa, Ibrahim und so weiter und so fort. Und deswegen, wenn man will, ist es unproblematisch, dass man den deutschen Namen verwendet, denn wir genau wissen, dass es der gleiche Prophet ist. Das heißt, wir alle, keiner zweifelt daran, dass die deutsche Version von Ibrahim Abraham ist und dass das die gleiche Person ist, von der wir reden. Die Christen reden von Ibrahim, von Abraham, von einem Menschen, der Vater war von Ismail und der Vater war von Ishaq, also Isaac und dann die Geschichte mit dem Opfern des Sohnes und so weiter und so fort. Auch wenn wir uns uneinig sind mit ihnen, wer geopfert worden ist, aber wir alle wissen, dass es genau die Person gemeint und keine andere Person gemeint. Und das gleiche gilt für Moses. Also es ist kein Problem, wenn wir statt Musa Moses sagen. Und erst recht, plädiere ich dafür, wenn wir eine deutsche Übersetzung machen. Warum? Weil dieser Text soll gelesen werden von wem? Von deutschen Menschen. Also seien es deutsche Muslime oder Nicht-Muslime. Und wenn sie im Koran die Namen, zum Beispiel Jesus werden sie nie finden jetzt. Jesus werden sie nie finden, sie werden nur Isa drin finden, im arabischen Text, im deutschen Text. Im deutschen Text. Und deswegen, wenn dort Jesus stünde oder Moses und Abraham, wäre es besser für die Da'wah, weil dann würden sie ihre eigenen Propheten dort wiedererkennen. Und besonders wie in Surat Al-An'am, wo die ganzen Prophetennamen hintereinander aufgelistet werden. Ja? Dann würden sie alle Namen wiedererkennen, Elias und wie sie alle heißen, alayhi salam. Wie dem auch sei, gewiss, Isa sagt, alayhi salam, gewiss, ich bin ja mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen. Und die, klar, die Zeichen, die Wunder, die Mu'jizat sind ein Beweis für das Prophetentum desjenigen, mit dem er gesandt worden ist. Das ist aus, was sind seine Zeichen? Allah erklärt es in dem direkten, im selben Vers, dass ich euch aus Lehm etwas erschaffe oder schaffe, was so aussieht wie die Gestalt eines Vogels, und dann werde ich ihm einhauchen und da wird es ein wirklicher Vogel sein. Hier in diesem Vers haben wir ein Beispiel für das, was die Gelehrten des Tafsir als die höchste Stufe der Auslegung bezeichnen. Das bedeutet, die beste Auslegung ist was? Das ist, wenn vom Koran, ist, wenn der Koran den Koran selbst erklärt. Ein Vers aus dem Koran einen anderen Vers selbst erklärt. Hier haben wir ein Beispiel dafür. Wir haben viele Beispiele aus dem Koran dafür. Aber wir haben hier ein Beispiel dafür. Allah sagte, dass Isa gesagt hat, ich bin ja mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen. Was ist das Zeichen? Er erklärt es uns im gleichen Vers. Ja, das ist die edelste Form der Auslegung. Allah hat uns selbst erklärt, was er da meint. Tafsir ist das, ja. Hat selbst erklärt, was er mit dieser Sache meint. Und dass ich aus, also er hat einfach ein Vogel aus Lehm gemacht, oder ähnlich wie ein Vogel, nicht einmal genau wie ein Vogel. Und dann hat er einfach darin eingehaucht, und dann wurde diese Lehmgestalt ein echter Vogel, der fliegen konnte. Und das ist auch das, was wir aus dem offensichtlichen Vers entnehmen können. Und das reicht uns auch. Und das war's. Dann sagt er, alayhi salam, und ich werde mit Allahs Erlaubnis den Blindgeborenen und den Weißgefleckten heilen. Den Blindgeborenen auf Arabisch Al-Akmah. Al-Akmah im Gegensatz zu Al-Kafif. Kafif kann jeder Blinde sein, aber Akmah ist jemand, der schon von Anfang an blind geboren ist. Allahu A'lam, als wäre solch eine Blindheit noch schwieriger zu beseitigen, als eine Blindheit von einer Person, die erst später blind geworden ist. Allah weiß am besten Bescheid. Das heißt, er hat von vornherein gar nicht die Möglichkeit gehabt zu sehen. Der andere konnte sehen eine Zeit lang und dann wurde seine Augen zum Beispiel krank. Aber Isa betont, dass er es mit Allahs Erlaubnis getan hat. Und auch, Alhamdulillah, bis an den heutigen Tag finden wir im Neuen Testament der Christen, dass Isa gesagt hat, dass er nichts aus eigener Macht tun kann, sondern nur mit der Macht Gottes kann er alles tun. Ja? Und das sind natürlich alles Beweise gegen die Christen, wenn sie glauben, dass Isa solche Wunder selbst gemacht hat. Und das Seltsame ist auch noch, dass sie in ihren eigenen Schriften lesen, dass Moses, als er sich mit den Zauberern getroffen hat vom Pharao und den Stock geworfen hat und der Stock von Moses zu einer richtigen Schlange geworden ist, da hat doch auch niemand behauptet, dass Moses Sohn Gottes ist. Oder dass er irgendwie das selbst gemacht hat. Oder sonst irgendwas. Hat doch niemand behauptet. Warum bei Isa behaupten sie, er ist deswegen Gott selbst oder Sohn Gottes oder göttlich oder was auch immer? Warum? Ich meine, es gibt keine logische Erklärung dafür. Überhaupt keine. Erst recht nicht, wenn er selbst sagt, dass er es mit Gottes Erlaubnis gemacht hat. Wie dem auch sei, übrigens finden wir manche Wunder im Koran, die wir in der Bibel nicht finden. Ja? Auf jeden Fall, ich werde mit Allahs Erlaubnis den Blindgeborenen und den Weißgefleckten heilen. Weißgefleckt ist eine Krankheit, eine Hautkrankheit. Und das ist, wenn man Stellen an der Haut hat, wo keine Hautpigmente sind. Ja, das ist eine Krankheit und es fehlen praktisch diejenigen Zellen für die Hautfärbung und diese Krankheit ist bis an den heutigen Tag nicht heilbar. Aber Isa a.s. hat einfach einmal drüber gestrichen und dann war die Hand geheilt oder welcher Körperteil auch immer. Subhanallah, das ist alles durch Allahs Willen. Okay. Ich meine, ist auch logisch nachzuvollziehen, weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen zum Beispiel von Geburt an diese Pigmente geben kann, also kann er sie auch später noch geben. Beides kommt von nichts, ja, aber ist ja egal, Allah kann es ja geben, wann er will. Naja, wie dem auch sei, und werde, sagt er, Tote mit Allahs Erlaubnis wieder lebendig machen. Darüber haben wir geredet. Er ruft den Toten, der schon gestorben ist, also wirklich gestorben ist, aus dem Grab raus, ruft ihn. In der Bibel gibt es eine Geschichte über Lazarus, der schon begraben war, und ruft ihn, und dann geht er aus dem Grab raus und ist lebendig. Und und ich werde euch kundtun, übrigens, dass dieses Beweise von Isa sind, schließt nicht aus, dass es nicht Beweise von anderen Propheten auch gewesen sein könnte. Aber zumindest wissen wir, dass Tote wieder lebendig werden, wissen wir nur von Isa aus der islamischen Literatur. Wenn ich sage islamische Literatur, dann meine ich damit den Koran und die Sunna, die authentische Sunna. Und ich werde euch kundtun, was ihr esst und was ihr in euren Häusern aufspeichert. Hierzu nur als Beispiel, liebe Geschwister, wir in unserem Tafsir achten wir darauf, dass wir möglichst nur Hadithe erwähnen, die authentisch sind. Aber mal hin und wieder erwähnen wir einen Hadith, der nicht authentisch ist. Warum? Zum Beispiel jetzt. Damit, falls jemand in einem Tafsir nachschlägt und diesen Hadith findet, dass er weiß, dass er nicht authentisch ist. Weil wenn wir nichts darüber sagen würden, ja, dann kann es sein, er liest ihn und denkt vielleicht, er ist uns nicht über den Weg gelaufen, deswegen haben wir ihn nicht erwähnt. Oder er denkt, dass er richtig ist. Wie dem auch sei, zu diesem Vers gibt es nämlich eine Überlieferung von Ammar ibn Yasir radiallahu anhu ardah, und zwar heißt es dort, dass über den Vers hier, und ich werde euch kundtun, was ihr esst und was ihr in euren Häusern aufspeichert. In dem Hadith heißt es, dass Isa das gesagt hat in Bezug auf den Speisetisch, den die Kinder Israels bekommen haben. Wir kennen die Geschichte aus Surat al-Ma'idah, dass die Jünger, al-Hawariyun, ein Wunder verlangt haben von Isa, a.s. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen diesen Tisch mit Speise herabgesendet. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen gewarnt und gesagt, wer aber danach ungläubig ist, nachdem er dieses Wunder sieht und immer noch nicht an Isa glaubt, dann werde ich ihn auf eine Art und Weise bestrafen, auf die ich niemand anderen der Weltenbewohner bestrafen werde. Oder auf die ich niemand anderes bestrafe. Wie dem auch sei, in dieser Überlieferung von Ammar ibn Yasir heißt es, dass hier gemeint ist mit, ich werde euch kundtun, was ihr esst. Das heißt, was ihr von dem Tisch essen werdet, von dem Esstisch essen werdet. Und was ihr in euren Häusern aufspeichert, weil es ihnen verboten war, irgendetwas von dem Tisch mit nach Hause zu nehmen und aufzuspeichern. Ja? Und er wird ihnen sagen, was sie davon nehmen werden. So haben sie betrogen, ein Teil von ihnen hat betrogen und von dem Speise gegessen und trotzdem aufbewahrt. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sie, laut dieser Überlieferung, in Schweine umgewandelt. Und diese Überlieferung, das ist eine Schwachstelle in der Überlieferungskette. Deswegen haben wir gesagt, dass die Überlieferungskette, dass der Hadith nicht authentisch ist. Und deswegen genügt es uns, die offensichtliche Bedeutung zu kennen. Und das ist auch, von der Bedeutung her vernünftiger. Warum? Weil, wenn es wirklich darum geht, dass sie in Schweine umgewandelt worden sind, so wurden schon andere Menschen in Schweine umgewandelt. Und wie wir gelernt haben, Surat al-Baqarah. Und also das heißt, diese Strafe haben auch andere schon zu spüren bekommen. Das sind nicht die einzigen oder die einzigen, weil das heißt, فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Dann werde ich ihn auf eine Art und Weise strafen, mit der ich niemand anderes bestrafen werde. Aber das war der Fall. Das ist die erste Sache. Das heißt, inhaltlich ist der Hadith nicht klar, was damit eigentlich wirklich gemeint sein soll. Wenn das die Auslegung des Verses ist. Und zweitens, ist das Wunder hier vollkommener. Denn Isa a.s. redet mit den Menschen und teilt ihnen mit, ihr habt in euren Häusern so und so viel Kilogramm oder Kisten an Trauben aufbewahrt und du hast in deinem Keller so und so viel Kisten an Getreide und du hast so und so weiter und so fort. Und dann gehen sie nach Hause oder sie wissen es genau, daher spricht die Wahrheit. Ne? Und das ist das Wunder, was in Isa a.s. Wo hat er das gewusst? Er hat das gewusst, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm dieses verborgene Wissen mitgeteilt hat und nicht, weil Isa das Verborgene kennt. Isa war ein Mensch, nicht weniger und ein Prophet nicht mehr. Darin ist wahrlich ein Zeichen für euch, wenn ihr gläubig seid. Na, weil wenn man gläubig ist oder wenn man die Wahrheit wissen möchte. Wenn nicht, dann nutzen einem auch die großen Wunder nichts mehr. Denn auch nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf den Mond gezeigt hat und der Mond in zwei Teile gespalten ist, trotzdem haben manche Leute nicht geglaubt und ihn der Zauberei bezichtigt. Wie dem auch sei, diese großen Wunder, die klar und wenn man glauben will und Glauben hat, wird man daran glauben, wenn nicht, dann wird man sich davon abwenden. Dann heißt es im folgenden Vers, und das zu bestätigen, was vor der Tora vor mir offenbart war, um euch einiges von dem zu erlauben, was euch verboten war. Wie ist der Vers beginnt zu verstehen? وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ Und das zu bestätigen, was vor der Tora vor mir offenbart war. Also ich komme, um das zu bestätigen, was vor der Tora vor mir offenbart war. Das heißt, in diesem Fall wussten diejenigen Menschen, die Moses gefolgt sind oder der Tora gefolgt sind, dass sie auf dem richtigen Weg gewesen sind. Und Isa a.s. wollte die Menschen, wie auch jeder Prophet, nicht von dem Weg der Prophet vorab bringen, sondern er wollte sie im Gegenteil zum Weg der Propheten leiten. Und um euch einiges von dem zu erlauben, was euch verboten war. Und hier ist ein Beweis dafür, dass durch Isa a.s. einige Gesetze geändert worden sind. Was ist gemeint mit einigen Sachen, die verboten waren und dann hat Isa sie für sie erlaubt erklärt? Nach manchen Mufassirun ist es damit gemeint, der Vers 146 aus Surat al-An'am und wir sagen einfach, es könnte dieser Vers damit gemeinsam, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und denen, die dem Judentum angehören, haben wir alles verboten, was Klauen besitzt. Und von den Rindern und dem Kleinvieh haben wir ihnen das Fett verboten. Außerdem, was ihre Rücken und ihre Eingeweide tragen. Oder was mit Knochen verwachsen ist. Und Allah sagte, damit haben wir ihnen ihre Übertretung vergolten. Also hat es wegen den Sünden, die sie getan haben, ihnen diese Sachen verboten. Und Isa a.s. offensichtlich hat er diese Sachen und vielleicht auch andere Sachen für erlaubt erklärt für die Kinder Israels. Und das ist eine gewaltige Barmherzigkeit von Allah, weil auch für uns, Alhamdulillah, ist es jetzt verboten. Astaghfirullah. Erlaubt. Subhanallah. طيب الحمد لله hat Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Sachen erlaubt. Und hier sehen wir daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt und verbietet, was er will. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob Allah subhanahu wa ta'ala das verboten hat und ob da irgendwie ein Schaden für sie da drin war. Muss nicht gewesen sein. Im Gegenteil, die offensichtliche Bedeutung ist, dass Allah ihnen das verboten hat, weil sie Sünder gewesen sind. Hat es ihnen verboten. Und deswegen, wenn uns etwas verboten worden ist, brauchen wir auch nicht groß nachfragen, was Essen angeht und so weiter und so fort. Brauchen wir nicht groß nachfragen, warum die Tiere ausgerechnet mit Reißzähnen uns verboten sind, was weiß ich. Warum? Weil Allah hat uns das verboten. Wissen wir nicht warum. Wir glauben daran, weil Allah es uns verboten hat. Fertig. Und wir halten uns daran. Und es genügt an Weisheit, wenn Allah uns einfach dadurch prüfen will, um zu sehen, wer Allah im Verborgenen fürchtet und wer ihn nicht fürchtet. Aber diejenigen Menschen, die immer hinter jeder Sache die Weisheit wissen wollen und so weiter und so fort, wir sagen ihnen, ihr seid nicht allweise. Allah ist allweise, Al-Hakim. Du kannst nicht alles wissen, nimm es einfach hin, wie es ist. Und wenn Allah und sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, uns etwas mitgeteilt haben, warum es so ist, dann nimm es an. Oder wenn es offensichtlich klar ist, nimm es an. Aber ansonsten, weil manche Leute, sie sagen, zum Beispiel das Schweinefleisch wurde verboten wegen der paar Krankheiten, die da drin sind oder das verursacht, was weiß ich. Ich habe angenommen, man kann vermeiden, dass man krank wird durch diese Krankheit. Oder man kann das Tier so reinigen, dass diese Parasiten oder was auch immer in dem Fleisch ist, nicht mehr da sind. Heißt es, jetzt dürfen wir es essen? Keiner sagt, kein vernünftiger Mensch sagt das. Weil du hast die Ursache gesetzt, es liegt an, meinetwegen, der Bakterie so und so. Du hast es gesagt, nicht Allah. Das würde bedeuten, wenn die Bakterie nicht da ist, darfst du es essen. Aber Allah hat nicht davon gesprochen. Er hat uns einfach das Schweinefleisch verboten und fertig. Tayyib. Das nennt man Fundamentalismus. Stimmt's? Dass man sich festhält an, was Allah sagt und sein Prophet sagt. Alles andere ist Quatsch. Alles andere ist sich nicht an das Fundament halten. Sprachlich natürlich, ja. Tayyib. Machen wir weiter. So fürchtet Allah, und ich bin mit euch zu einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen, so fürchtet Allah und gehorcht mir. Als würde er ihnen sagen, nehmt das an, was ich euch erlaube und verbiete, meine Beweise habe ich euch gebracht, deswegen fürchtet Allah und gehorcht mir. Und in diesem Vers und in darauf folgenden Vers macht Isa a.s. seine Stellung, sein Verhältnis zu Allah subhanahu wa ta'ala klar. Er sagt, gewiss, Allah ist mein Herr und euer Herr, so dient ihn. Dies oder das ist ein gerader Weg. Und das ist, was Isa a.s. den Menschen mitgeteilt hat, auch wenn manche Menschen behaupten, er hat etwas anderes mitgeteilt. Aber, Alhamdulillah, bis an den heutigen Tag, findest du im Neuen Testament nichts, was darauf hinweist, dass Isa den Menschen gesagt hat, betet mich an. Nichts. Niemals hat er behauptet, Sohn Gottes zu sein. Niemals hat er behauptet, Gott zu sein. Niemals hat er irgendetwas von den Sachen behauptet. Sondern im Gegenteil. Wir finden im Neuen Testament, dass Isa a.s. jemand bezeichnet ihn als den Sohn Gottes und dann hat er diese Person gescholten und ihr gesagt, dass sie nicht weiterreden soll. Er hat ihr verboten zu reden, weil sie gesagt hat, du bist Sohn Gottes. Was eine Lüge ist. Isa hat das nicht gesagt. Gewiss, Allah ist mein Herr und euer Herr. Also hat er die Menschen aufgerufen, Allah subhanahu wa ta'ala zu folgen. Mein und euer Herr, also auch anders zu verstehen, ich bin ein Mensch wie ihr. So dient ihm, das ist ein gerader Weg. Und wenn ein Mensch andere Menschen aufruft zur Gottesfurcht und aufruft, Allah subhanahu wa ta'ala alleine anzubeten, dann beweist das was? Dann beweist es, dass er Ikhlas hat. Und beweist, dass er zur Rechtleitung aufruft. Denn wir kennen die Geschichte auch von den Christen. Dort wird, ich glaube es war Jesus oder jemand anderes, wurde gefragt, einen der Propheten, wie erkennen wir denn die wahre Religion? Ja? Und da war die Antwort, die wahre Religion erkennst du daran, wenn er den Islam predigt. Ja? Wenn er den Islam predigt, dann weißt du, dass es die wahre Religion ist. Und hier auch, Isa al-Islam predigt den Islam. Das heißt, er predigt den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Also kann er nur die Wahrheit sprechen. Er kann nichts Falsches gesagt haben. Geht gar nicht. Und daran erkennen wir die falschen Propheten von den richtigen Propheten. Das ist ein gerader Weg. Als Isa aber ihren Unglauben wahrnahm, sagte er, wer sind meine Helfer auf dem Weg hin zu Allah? Die Jünger sagten, wir sind Allahs Helfer, wir glauben an Allah und bezeuge, dass wir ihm ergeben sind. Als Isa aber ihren Unglauben wahrnahm, das ist natürlich eine gewaltige Sache, weil jetzt, nachdem du Wunder siehst und den Propheten vor deinen eigenen Augen siehst und unser einer wünscht sich, einen Propheten wenigstens im Traum zu sehen, und du siehst ihn in Wirklichkeit und macht dir Wunder und du glaubst immer noch nicht, und Isa spürt langsam die Abneigung ihm gegenüber. Ihre Abneigung ihm gegenüber, alayhi salam. Sagte er, wer sind meine Helfer auf dem Weg hin zu Allah? Ansar. Wer sind meine Ansar? Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam wen genannt? Die Leute aus Medina. Denn sie haben ihm geholfen. Sie waren seine Helfer. Das waren seine Ansar. Und Isa fragt, wer sind meine Ansar zu Allah hin? Denn wer sind meine Ansar? Das heißt, wer hilft mir? Denn Allah braucht keine Hilfe. Also ist er nicht Gott. Das ist ein Mensch. Und vergessen wir nicht, dass der Offenbarungsgrund der Verse immer noch die Gesandtschaft aus Najran ist, die Christen aus Najran, denen diese Verse vorgelesen werden, damit sie sich besinnen. Wer sind meine Helfer auf dem Weg hin zu Allah? Die Jünger sagten, wir sind Allahs Helfer. Wir glauben an Allah und bezeugen, dass wir ihm ergeben sind. Was sind die Jünger? Die Jünger sind seine Freunde, die Freunde von Isa, seine engsten Vertrauten. Und auf Arabisch Al-Hawari, es heißt Jünger. Und Al-Hawariyun ist der Plural, sind die Jünger. Und Al-Hawr sprachlich bedeutet Al-Bayad, das Weiße. Das Weiße, also die Farbe weiß, das Weiße. Ja, aber nicht die Farbe weiß, sondern das Weiße, substantiviert. Fahum bayadul qulub. Sie haben also weiße Herzen, reine Herzen, und sie haben vollkommenen Ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber oder in der Hilfe für Isa gegen seine Feinde. Also sagten sie, wir sind Allahs Helfer. Also gemeint ist, wir sind diejenigen, die Allahs Religion zum Sieg verhelfen wollen oder die dir Isa helfen wollen. Ja? Wir glauben an Allah und bezeuge, dass wir ihm ergeben sind. Zu wem sagen sie das bezeuge? Zu Isa. Also warum? Weil die Propheten werden auch Zeugnis ablegen am Tag der Auferstehung. Und die Jünger wünschen sich, dass dieser Prophet das beste Zeugnis, Allah wird das Zeugnis von Isa annehmen, zweifellos. Und wenn du einen Propheten hast, der für dich bezeugt, dass du ein gläubiger Mensch warst, dann herzlichen Glückwunsch. Und deswegen sagten die Jünger zu Isa, bezeuge, dass wir ihm ergeben sind, also dass wir Muslime sind. So heißt es im arabischen Text, washhad bi anna muslimun. Washhad bi anna muslimun. Und dann sagten die Hawariyun, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin. Sie bringen uns ein Dua bei, oder sie, Allah teilt uns mit, welchen Dua sie gesprochen haben. Unser Herr, wir glauben an das, was du als Offenbarung herabgesandt hast, und folgen dem Gesandten, so schreibe uns auf unter die Zeugnis Ablegenden. Und dieser Vers ist auch, bringt uns bei, allgemeine Ausdrücke zu verwenden. Denn wir glauben an das, was du als Offenbarung herabgesandt hast. Alles. Auch die Verse, die uns schwerfallen. Auch die Verse, die uns gefallen, sowieso. Und egal was, auch wenn es uns nicht passt, wir glauben trotzdem daran, oh Allah, dass du das herabgesandt hast. Und das ist das Wichtigste am Glauben überhaupt, dass man nichts leugnet. Und folgen dem Gesandten, wer ist der Gesandte? Isa, a.s., Jesus. Jesus Christus. So schreibe uns auf unter die Zeugnis Ablegenden. Das heißt, diejenigen, oh Allah, und darum bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala auch, dass wir bezeugen, dass Isa tatsächlich die Wahrheit gesprochen hat und dass er La ilaha illallah verkündet hat. Und manch Tafsir heißt es, so schreibe uns auf unter die Zeugnis ablegen, das heißt diejenigen, die La ilaha illallah sagen, oder diejenigen, die sagen, wa ashhadu anna Isa Rasulullah, und die bezeugen, dass Isa der Gesandte Allahs ist und sein Diener natürlich auch. Wie dem auch sei, also der Vers ist allgemein gehalten, die Zeugen für jede Art von Wahrheit. Naam. Und wenn jemand uns fragen wird am Tag der Auferstehung, woher wisst ihr, dass Isa tatsächlich die Wahrheit gesprochen hat, dann ist es die Antwort, Alhamdulillah, ganz einfach. Wir sagen, oh Herr, denn du hast das in deinem Buch gesagt, im Koran gesagt, fertig, das war's. Das ist schon der Beweis. Oder, oh Allah, dein Prophet Muhammad hat uns beigebracht, dass jeder Prophet die Wahrheit über den Menschen mit verkündet hat. Und das war's, fertig. Dann haben wir schon einen Beweis. Und das genügt. Und sie schmiedeten Ränke. Und auch Allah schmiedete Ränke. Und Allah ist der beste Ränkeschmied. So heißt der letzte Vers. Natürlich, sie schmiedeten Ränke, wofür? Das werden wir im nächsten Mal, inshallah, uns noch genau anschauen. Aber sie schmiedeten Ränke, um Isa, Jesus, zu töten, um ihn zu kreuzigen, um ihn zu quälen, um ihn aus dem Weg zu schaffen, weil er ihnen einfach nicht gepasst hat, weil sie es einfach verabscheut haben, dass jemand zum Islam aufruft. Aber Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, wissen wir, hat seinen Propheten errettet, seinen Gesandten errettet. Sie schmiedeten Ränke, sie wollten ihn in seinem Haus festnehmen und einfach hinrichten. Und auch Allah schmiedete Ränke. Also das sollte man sich bewusst sein, wenn du irgendwas vorhast, gegen den Islam zu machen oder gegen die Muslime zu machen, dann weißt du, solltest du wissen, dass Allah der beste Ränkeschmied ist. Warum ist er der beste Ränkeschmied? Ja, weil er deine Pläne schon kennt. Noch bevor du daran gedacht hast, kennt er schon deine Pläne. Subhanallah. Und er sieht deine Ausführung, und deswegen kann Allah subhanahu wa ta'ala machen, was er will. Subhanahu wa ta'ala. Und Allah schmiedete Ränke. Manche haben ein Problem damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala als Ränkeschmied bezeichnet wird. Wir beruhigen sie und sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sich selbst Ränkeschmied bezeichnet, dann wird es eine gute Sache sein. Das, also von der Logik her, ich meine, was ist das? Manche Leute sagen, Ränkeschmied ist was Schlechtes. Weil Allah wird sich mit etwas Schlechtes bezeichnen. Was soll das? Das sagt doch kein Verstand. Deswegen legen sie es aus und interpretieren es um, wie dem auch sei. Auch sprachlich gesehen sagen wir, Ränke zu schmieden ist an sich keine schlechte Sache. Sondern Ränke zu schmieden zum richtigen Zeitpunkt gegen deine Feinde ist eine gute Sache, wenn du gewinnst. Alhamdulillah. Ja? Deswegen Ränke schmieden ist eine gute Sache. Und auch deinen Feind im Krieg reinzulegen ist eine gute Sache. Ja? Deswegen kommt nur auf die Situation an. Ja? Und hier passt es sehr gut, denn sie schmieden Ränke, also schmiedet Allah gegen sie Ränke. Nur das ist ein Witz, weil Allah ist, wenn Allah Ränke schmiedet, ich meine, das ist, kann man sich vorstellen, wie gesagt, er weiß ja ihre Ränke schon. Weil deswegen ist es für ihn sehr, sehr einfach, subhanahu wa ta'ala. Und Allah ist der beste Ränkeschmied, um nämlich seine Awliya zu retten und seine Feinde zu erniedrigen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.